einfach alles auf der Welt und im Sonnensystem. Einfach alles, einfach alles, einfach alles, einfach alles, einfach alles, einfach alles, was existiert. Und zwar in der Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und in allen künftig noch zu entdeckenden Dimensionen.